mussten auch nicht lang rumraten, bis wir wussten, woran wir waren, ohne uns groß zu offenbaren, ohne dass wir uns bedrängen. Gemeinsam können wir Grenzen sprengen. Für dich würde ich meinen Hintern verkaufen. Für dich würd ich blind über Hochseile laufen. Für dich würd ich 10 Liter Spülwasser saufen. Für dich würde ich durch die Hölle spazieren. Und wir sollten Recht behalten, kurz nachdem wir uns verknallten. Wir fühlen uns gut in unserem Liebesnest, konnten nicht mehr von uns lassen, weil unsere Körper zusammenpassen, wir miteinander harmonieren, uns permanent magnetisieren. Für dich würde ich meinen Hintern verkaufen. Für dich würd ich blind über Hochseile laufen. Für dich würd ich 10 Liter Spülwasser. Wir sind uns mehr als nur sympathisch, sind mehr als Beischlaf akrobatisch, um dir zu zeigen, wie's mir geht. Singen.